Es ist 21 Uhr. Radio Kiepenkerl, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Susanne Lötsch, guten Abend. Das Wetter am Abend oft bewölkt, ab und zu Regen um 18 Grad. Bundesregierung prüft Waffenlieferungen in den Irak. Türkei fordert Aufklärung in der Spionageaffäre. Die Bundesregierung liefert kommende Woche zum ersten Mal Rüstungsgüter in den Irak. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, dass es aber erstmal keine Waffen dabei sind. Die Bundesregierung prüfe das aber zurzeit. Eine Entscheidung könnte es in den nächsten Tagen geben. Mitte der Woche soll die Bundeswehr auch wieder Lebensmittel, Decken und Medikamente in den Nordirak fliegen. Humanitäre Hilfsgüter ja, Waffenlieferungen dagegen nein. Trotzdem prüfe man im Augenblick alle Möglichkeiten, sagte Verteidigungsministerin von der Leyen nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Militärisch unterstützen will die Bundesregierung die irakischen Kurden aber erstmal nur mit Fahrzeugen, Schutzwesten, Helmen oder Nachtsichtbrillen. Die kurdischen Peschmerga-Streitkräfte brauchen jedoch vor allem panzerbrechende Waffen und Artillerie, um der modernen Ausrüstung der Terrormilizen etwas entgegensetzen zu können. Katrin Müller, Hauptstadtstudio Berlin. Es geht im Moment diplomatisch hoch her zwischen der Türkei und Deutschland, auch wenn die Bundesregierung die angeblichen Lauschaktionen durch den BND herunterspielt. In Ankara musste der deutsche Botschafter im Außenministerium zum Gespräch antreten und dort hat man ihm gesagt, dass die Abhöraktionen nicht angemessen waren und dem Verhältnis zwischen den beiden Staaten schaden. Unverzeihlich nennt der türkische Außenminister das Verhalten der Bundesregierung, die schweigt bis jetzt zu den Enthüllungen. Aufklärungsbedarf sieht auch die Opposition, sie fordert eine öffentliche Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel. Für die Mitarbeiter der angeschlagenen Warenhauskette Karstadt hatte eine entscheidende Woche angefangen. Der Aufsichtsrat soll in den nächsten Tagen über ein Sanierungskonzept beraten. Die Gewerkschaft Verdi fordert vom neuen Karstadt-Eigentümer Benko angemessene Löhne und sichere Jobs. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sollen bis zu 20 Warenhäuser geschlossen werden. Verdi warnt den österreichischen Investor vor übereilten Entscheidungen. Karstadt habe derzeit andere Probleme als zu viele Häuser, sagte ein Gewerkschaftsvertreter der Berliner Zeitung. Der Investitionsbedarf bei Karstadt sei nicht höher als die Kosten, die durch die Schließungen verursacht würden. Verdi fordert, dass auch das Sortiment von Karstadt überprüft werde. Ein nachhaltiges, tragfähiges Angebot, sichere Arbeitsplätze. Längerfristig will Benko mit dem Karstadt-Rivalen Kaufhof fusionieren. Dies sei sein eigentliches Ziel, heißt es. Nadine Gräser, Hauptstadtstudio Berlin. Das Landgericht Düsseldorf hat heute das Urteil gegen einen Mann gefällt, der seinen Cousin getötet hat. Der 28-Jährige muss 10 Jahre ins Gefängnis. Der vorsitzende Richter sagte, die Beweislage sei eindeutig. Der ehemalige Sportlehrer habe seinen Cousin Mitte Dezember erschlagen. Im Laufe des Prozesses hatte der Beschuldigte lange geschwiegen, heute dann aber überraschend die Tat gestanden. Das habe sich strafmildernd ausgewirkt, so der Richter. Die Staatsanwaltschaft hatte 12 Jahre Haft gefordert. Warum er seinen Cousin getötet hat, dazu schwieg der 28-Jährige. Und wir schauen noch kurz zum DFB-Pokal. Die erste Runde geht heute Abend zu Ende. Weitergekommen ist schon Heidenheim nach einem 2:1 gegen Union Berlin. Cottbus und Hamburg sind gerade in der Verlängerung, genau wie Offenbach und Ingolstadt. Bei Dresden gegen Schalke steht es nach einer guten halben Stunde 1:0 für Dresden. Und soweit die Meldungen mit Susanne Lötsch. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht sind auch weiter viele Wolken unterwegs. Es kann auch Schauer geben bei Werten bis zwischen 11 und 7 Grad. Der Dienstag startet auch wieder ziemlich bewölkt und mit Regen Richtung Abend, dann aber nicht mehr ganz so nass. Bis 19 Grad sind morgen maximal drin. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A3 Oberhausen-Köln. Die ist zwischen Duisburg-Wedau und Kreuz-Breitscheid nach dem Unfall gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau dort. Und die A3 Oberhausen-Köln zwischen Kreuz-Kaiserberg und Duisburg-Wedau. Da steht ein defektes Fahrzeug. Die linke Spur ist blockiert. Radio Kiepenkerl am Abend. Hallo, einen schönen guten Abend. Jenny Hansen ist hier. Ron Weasley. Sagt Ihnen das was? Ja, klar, ist der beste Kumpel von Harry Potter. Und der Typ, der den spielt, also im Film, der hat jetzt erzählt, dass er dauernd mit Ed Sheeran verwechselt wird. Also, es liegt auch ein bisschen nahe, ne? Die beiden sehen sich wirklich ähnlich. Diese roten Haare natürlich vor allen Dingen. Auf jeden Fall findet der Rupert, so heißt er, der Schauspieler, der findet, dass der Knorke, dass er mit Ed Sheeran verwechselt wird, der klärt das dann auch nie auf, sondern lässt sich von den Fans feiern und grinst sich ein. Das finde ich witzig. Mach ich ja auch immer, wenn man mich mit Heidi Klum verwechselt, ne? Hier kommt das Original, hier ist Ed Sheeran. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls.

jetzt. Ein Kulthit aus den 80ern. Sowas, da moscht man immer automatisch so leicht mit, oder? Billy Idol, Rebel Yell, hier bei mir bei Jenny Hansen. Radio Kiepenkerl. Wollen wir mal über peinliche Erlebnisse reden? Kommen Sie, wir sind ja unter uns. Ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen mit dem falschen Namen angeredet. Das war peinlich. Die Jungs von The Script, die hatten auch mal so ein Erlebnis, wobei Da frage ich mich, für wen das jetzt eigentlich peinlich war. Für The Script oder für diesen Typen? Aber hören Sie selbst. Wir hatten gerade ein Konzert gespielt und dann kamen später ein paar Jungs zu uns. Die waren richtig nett, die haben sich total gefreut, uns kennenzulernen und konnten gar nicht glauben, dass wir auch aus Dublin und aus Irland sind. Aber einer war völlig betrunken und meinte auf einmal, hey, ihr seid doch The Script, oder? Ich dachte immer, ihr wärt eine schwarze Sängerin. Aber cooler Song und gut, dass ich jetzt endlich mal ein Gesicht zu der weiblichen Stimme habe. But it's great to put a face to the female, ne? Or female voice, you know? Also ich finde, so eine weibliche Stimme haben die Jungs jetzt auch nicht. Aber gut, zur Sicherheit hören wir einfach nochmal rein. Hier kommt die neue Single, das sind The Script mit Superheroes. Viel Spaß, schönen Abend mit uns. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for Sie auch sind. Wir sind bei Ihnen. Laden Sie sich jetzt die kostenlose Radio Kiepenkerl Smartphone App auf Ihr Handy

If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. 22.31 Uhr. Wir gucken auf die Straßen. NRW Verkehr. Es geht aber relativ schnell. Zwei Warnmeldungen gibt's nur. Und zwar einmal von der A2 Hannover-Dortmund zwischen Herford-Bad Salzuflen und Bielefeld-Zentrum. Achtung, hier in beiden Richtungen, da sind Menschen auf der Autobahn. Und A59 Köln-Bonn. In der Ausfahrt Troisdorf, da ist die rechte Spur blockiert, da steht ein kaputter LKW. Fahren Sie hier bitte vorsichtig. Ansonsten ist aber alles frei. Kommen Sie gut durch. Der Montagabend mit Jenny Hansen und jetzt mit dem Besten von heute hier bei uns. Hier ist Vince Joy und Riptide. Macht sehr gute Laune, finde ich. Drug that cures it all. Black Remind us all of what we used to be. Come gleich 9:45 am Montag. Kurzer Ergebnisdienst aus dem DFB-Pokal. Energie Cottbus gegen Hamburger SV 3:6 nach Elfmeterschießen. Und bei Kickers Offenbach gegen FC Ingolstadt gab es auch Elfmeterschießen. Das ist auch jetzt vorbei und es ist 4:2 ausgegangen. Dresden gegen Schalke läuft gerade. Wir haben die 56. Minute und es steht 2:0 für Dresden. Radio Kiepenkerl. Jenny Hansen ist hier und Leute, wir haben August. Ja, der Sommer hat das irgendwie verpennt, aber eigentlich ist Sommer und das ist ja auch eigentlich die Zeit für Festivals, ne? Deshalb startet jetzt am Freitag auch das Zeltfestival Ruhr in Bochum und da sind echt großartige Leute am Start, also Fettes Brot zum Beispiel, da gibt es tatsächlich auch noch Tickets. Unheilig sind dabei, die Sportfreunde Stiller, auch dafür gibt es noch Tickets und der Milo kommt. What I like about festivals is that it's a perfect opportunity to... Was ich an Festivals toll finde, ist, dass es die perfekte Möglichkeit ist, die Leute von deiner Musik zu überzeugen. Bei solchen Festivals läuft alles etwas anders, weil hier Leute sind, die normalerweise nicht zu deiner Show kommen würden. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die nur ein oder zwei Songs von mir kennen. Aber das ist toll. Und vor allem, wenn das Wetter mitspielt. Das hier ist sowieso die perfekte Jahreszeit für Festivals. This is the perfect time of the year for festivals. Also, alles ist perfekt. Wie gesagt, bis aufs Wetter. Das Zeltfestival Ruhr geht jetzt am Freitag los und nächste Woche Mittwoch kommt dann Milo. Und ich nehme an, das hier wird er dann auch spielen, das ist nämlich die aktuelle Single. Jetzt neu bei uns, Milo, Against the Tide. Out of time, out of fight, racing circles that don't feel right, at least we try, we're swimming against the tide. Radio Kiepenkerl, der beste Mix. If you ever lost your philosophy, water's rising up from the sand, you just keep on drifting away from land. If you ever lost your horizon, you can't even find the sun, and you just keep on staring till the damage is done. Out of time, out of fight, tracing circles that don't feel right. Out of time, out of fight, at least we know that at least we try, at least we try, we're swimming against the tide. Against the tide. Against the tide, we're swimming against the tide. Standing on the edge of forever, at the start of whatever, shouting love at the world. the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away. Ich habe ja nie eine bessere Live-Show gesehen als die von Take That. Also da muss man nochmal sagen, Hochachtung. Radio Kiepenkerl. Jenny Hansen ist mein Name und ich darf Ihnen jetzt einen Song spielen, den werden Sie wahrscheinlich nie mehr live hören. Denn Calvin Harris hat ja für Rita Ora den Song I Will Never Let You Down geschrieben. Und jetzt nach der Trennung hat er gesagt, ich habe die Rechte an dem Song, damit trittst du nicht auf. Sowas nennt man Rosenkrieg, ne? Bei uns können Sie sie wenigstens hören. Jetzt das Beste von heute. Rita Ora, I Will Never Let You Down. Radio Kiepenkerl, der beste Mix. Beste Mix.